Sound Design. 61. Zum 11. Todestag von Kurt Demmler, 4 Stunden auf Radio Marabu mit Marcel Fischer und Jürgen Eger. Der 3. Februar 2020 war der 11. Todestag des bedeutendsten Rock- und Pop-Poeten deutscher Sprache überhaupt, nicht nur in der DDR, sondern des gesamten deutschsprachigen Raums. In anderen Staaten preist und in früheren Zeiten verehrte man auch hier die großen Dichter des Volkes, der Nation. 1933 wurden einige der größten deutschen Dichter und Denker öffentlich verbrannt, Exemplare ihrer Bücher konkret und damit symbolisch alle und mit den Büchern die Autoren. Wiederholt sich dieses? Eventuell umfangreicher und länger andauernd? Kurt Demmler wurde auch zu Tode gehetzt. Wir blicken in den nächsten 4 Stunden auf sein Werk, auf sein Leben und auf sein Ende. Und auch hören wir ihn selbst. Der Totenkult ist eine der wichtigsten Grundlagen menschlicher Gesellschaft überhaupt. Kurt Demmler war Nationalpreisträger der DDR. Seine Heimat hat er nicht verraten, auch sein Publikum nicht. Mein Herz muss barfuß gehen. 30 Minuten Nonstop Marabu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, absolutely. Jetzt auf Radio Marabu. Wir sind aus dem Furchtland, wo man vorher in Furcht war. Da haben wir noch eins, wir bedenken Leid. Ob so ohne Rät liegen, ob so über Rät liegen. Furchtland, wenn das alles alles das Vogtland ist das Spitzenland, da klöppelt man die Liete. Und wer sie sich zu teuer fand, kennt unsere Exquisite. So gibt sie meist in den Versand für Mais und Sojabohne. Das Vogtland ist das Spitzenland, wir wissen es auch. Ohne wir sind aus dem Vogtland, wo man vorher im Buch fand. Da haben wir noch Heid, der bedeutenden Leid. Ob sie unter der Erd fliegen, ob sie über der Erd fliegen. Vogtland, das sein, das sie. Das Vogtland ist das Spitzenland im allergrößten Maßstab. Und wer da noch nie Spitze fand, der streitet Harry Glas ab. Mit ihm da fand die Spitze statt, unserer Medaillenwinter. Und wo es halt keine Spitze hat, da kommt auch nichts da hinter. Wir sind aus dem Vogtland, wo man vorhin den Vogt fand. Da haben wir noch Heid, der bedeutet uns ein Leid. Ob sie unter der Erd liegen, ob sie über der Erd fliegen. Vogtländer sei sie. Das Vogtland ist das Spitzenland und wenn ich euch verrate, der allergrößte Tierverstand, Professor Dr. Date, wer lange nicht so populär, könnt uns kaum imponieren. Es macht das vogtländische Flair beliebt bei Mensch und Tieren. Sei aus dem Vogtland, wo man vorher in Flucht fand, da haben wir noch Halt, der bedeutet uns ein Leid, ob sie unter der Erd liegen, ob sie über der Erd fliegen. Vogtländer sei das Vogtland ist das Spitzenland der Lieder und der Lacher. Den Julius Mosen hat's gebrannt und heut'ge Liedermacher. Der Demmler lässt heut in Berlin hochdeutsche Lieder wachsen. Der Jürgen Hart bleibt ausgeliehen für immer nun an. Wir sind aus dem Vogtland, wo man vorher im Vogt fand. Da haben wir noch Leid, der bedankt uns ein Leid. Ob sie unter der Erd fliegen, ob sie über der Erd fliegen. Vogtländer seid Asi. Das Spitzendorf des Spitzenlands wird schöner noch und schöner. Einst Morgenröter Rautenkranz, nun umgenannt in Jena. Der Spitzenmann des Spitzendorfs mit herrlicher Gebärde. In dieser freien Grenzverkehr wies er uns um die Erde. Mir sei aus dem Vogtland, wo man vorher im Vogt fand. Da haben wir noch Halt, der wird einem sein Leid. Ob sie unter der Erd fliegen, ob sie über der Erd fliegen. Vogtländer sei Asi. Das Vogtland ist das Spitzenland und wenn Sie da geboren wären, verspreche ich Ihnen in die Hand, dass Sie dann auch ganz vorn wären. Denn mit dem Vogtland im Gesicht kann uns das Glück nicht meiden. Das Glück und auch die Schönheit liegt, Sie sehen es an uns beiden. Mir sei Assen Vogtland, wo man vorher im Vogt fand. Da haben wir noch Halt, der bedeutendsten Leid. Ob sie unter der Erd fliegen, ob sie über der Erd fliegen. Vogtländer sei, Vogtländer sei, Vogtländer sei. Ein Vogtländer war Kurt Demmler. Ein Mitschnitt aus der Sendereihe Auf Schusters Rappen mit Gerhard Neef. Es begrüßen Marcel Fischer und Jürgen Eger. Letzterer steuert Leben und Werk und etliche Titel bei und steht für ein Interview über Kurt Demmler zur Verfügung, den er persönlich kannte und schätzte. In der vierten Stunde werden wir Demmler selbst zu Wort kommen lassen. Dazwischen natürlich die 30 Minuten Nonstop Music Blocks. Auch diese enthalten einiges von Kurt Demmler. Hier zum Beispiel ein Frühwerk zusammen mit Petra Rechlin. Wer bin ich und wer bist du? Wer bin ich und wer bist du? Schließ mir nicht die Augen zu. Alle Liebe geht zu Ruh. Was ich denke, was ich tu. Ich bin ich und du bist du. Ich bin ich und du bist du. Du bist du und ich bin ich. Jeder sucht dem anderen sich. Dich zu lieben brauchst du mich. Mich zu lieben brauch ich dich. Ich bin du und du bist ich. Ich bin du und du bist ich. La la la. Sind immer wir, ob du dort bist oder hier. Was mir nötig ist und dir, geb ich her und hol ich mir. Du und ich sind immer wir, du und ich sind immer wir. Da da da da da da da da da da. Du und ich sind immer wir. Ba da ba ba. Du und ich sind immer wir. Liedermacher und einer der berühmtesten Texter der DDR, Kurt Demmler in einem großen Special zum 11. Todestag. Zwei frühe Texte, Wenn die Wandervögel ziehen, Aurora La Casa und Wenn ich an dich denk mit Nina Hagen. Kurt Demmler auf Radio Marabu. Nach den Fernen. unterm Bogen, der es berührt irgendwo. Wenn ich an dich denk, werd ich mutig. Wenn ich an dich denk, werd ich froh. Haut mich aufgetaucht.

Monate schön. Winter. Radio Maribo. Auf Radio Marabu von Rolling Blackouts, Coastal Fever und den Strokes. Davor Texte von Kurt Demmler, Renft, Ketten werden knapper, Veronika Fischer, Nina Hagen, Aurora La Casa, und wir hatten Demmler selbst mit Petra Rechlin aus dem Jahr 1967 und den Vogtländer aus der Sendung Auf Schusters Rappen. Sein Leben mit Jürgen Gleich. Lord Litter für Radio Marabu 2020. Jetzt 2 Stunden auf Radio Marabu. Griechenland, New Zero God. Lord Litter's Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. Gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittkamp und Roland Spiegel. Roland Spiegel und ich grüße die Hörer von Radio Marabu. Radio Marabu präsentiert 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Hier ist Schnatterinchen, hier ist Radio Marabu. Hallo, hier ist Christian Sengewald und ich grüße die Hörer von Radio Marabu. Ich bin Bert Möllendorf und ich grüße Radio Marabu. Hier ist Helmut Frommold und ich grüße euch auf Radio Marabu. Das neue Programm Pitti Platsch, so ein Zirkus im März. Am 1. in Ebersbach, Neugersdorf. Um 15 Uhr in Senftenberg, am 7. März um 11 Uhr in Naumburg und um 16 Uhr zweite Veranstaltung im Naumburger Ratskeller. Am 8. März Hainichen, 10.30 Uhr und am 14. März um 16 Uhr Sonneberg in Gesellschaft. Am 15. März um 10.30 Uhr Johann-Georgenstadt und um 16 Uhr Hohenstein-Ernsttal. Am 21. März in der Friedrich-Schiller-Gymnasium-Aula in Kalbe 16 Uhr und am 22. März um 10.30 Uhr in Diedersdorf. 22. März 16 Uhr Coswig-Anhalt und am 28. März 2020 in Radebeul in der Lößnitz-Sporthalle. Hier ist der Herr Fuchs. Oh. Mehr Infos auf showexpresskönnern.de. Auf Schuhexpress-Kanal. Marabu 6115. Marcel Fischer und Jürgen Eger zum Thema Kurt Demmler. Kurt Demmler wurde 1943 in Posen geboren, wie man auf Wiki lesen kann. Sein Geburtsname ein jüdischer, Abramowitsch. Ein deutsches Ehepaar nahm sich seiner an. Sein Vater war nun der deutsche Zahnarzt Demmler. So wuchs er im vogtländischen Musikwinkel auf, bekam als Kind Klavierunterricht und ging als Jugendlicher zum Medizinstudium nach Leipzig. Er geriet hinein ins staatlich verordnete SED-Kulturleben der Singebewegung und wurde Poet und Sänger, selbstverfasster Freudespender und Mitmachaufforderungen. Wiederum staatlicher Gängelung war es zu verdanken, dass Rockmusiker in der DDR Deutsch singen mussten, wenn sie Rundfunkaufnahmen veröffentlichen und auf Platten gepresst werden wollten. Und das sollte nicht irgendein sprachlicher Abfall werden. So wurde aus Kurt Demmler der produktivste und wichtigste Rock- und Pop-Texter nicht nur der DDR, vielmehr des gesamten deutschsprachigen Raums. Ab 1990 war dann Schluss mit lustig. Die sogenannte Wiedervereinigung wurde auch auf dem Gebiet von Pop und Bildung und Poetik praktiziert wie in der Industrie. Die Objekte der sogenannten Wiedervereinigung wurden platt gemacht und die Sieger übernahmen den Markt. Also verschwanden kurz Lieder aus den Sendungen der Sender und die Westler erweiterten und vermehrten ihr profitables Publikum und also die Nachfrage für ihre Tonträger und ihre Billets. Da Kurt Demmler kein Betrieb war, sondern ein Mensch, wurde er depressiv. Er fühlte sich auch mit Anfang oder Mitte seiner 60er Jahre nicht zu alt, um nicht mehr zu dichten, nicht mehr Erfolg haben zu dürfen und schickte ein paar junge Mädchen ins Rennen. Das hatte er nicht gedurft. In Apartheid-Systemen erfahren die Ausgegrenzten nach Belieben der Apartheid-Diktatoren erst hinterher die Regeln. Egal, ob die Ausgegrenzten nun schwarz sind oder angeblich alle krumme Nasen haben. So traf es sich günstig, dass Kurts Geburtsname Abramowitsch war, also ein jüdischer. Das passte. Der Fall Demmler erledigte sich am 3.2.2009. mittels einer höchst hysterischen Kampagne, Verweigerung ärztlicher Versorgung, Entzug der Antidepressiva und dem Überlassen von gleich zwei Gürteln in Berlin-Moabit, wo die Knastis sterben wie die Fliegen und ein DDR-Nationalpreisträger dann eben eine Überlebensperspektive von einem halben Jahr hat. Radio Marabu. Seit 1984 im Äther. Komm in mein Gitarrenboot, lass den Kleinmut dieser Stadt. Hinter dir das Abendrot trägt uns auf den Ararat. Schließe deine müden Augen, lausch dem reinen Holz, es singt. Von den warmen Urwaldtagen spüre, wie es in dich dreht. Selbst zu diesem Holz wirst, ich spann dir hier die Haare über. Diese große Resonanz deines Leibes, meine mein Gitarrenboot, du und du und du und du. Diese Arche fasst uns alle und die ganze Welt dazu. Weit in den 1980ern schwärmte Kurt mir gegenüber von seinen Anfängen als Rocktexter. Vor allem die frühe Renfzeit, als die Ketten noch knapper zu werden schienen, war ihm bestens erinnerlich. Kurt hatte zu diesem Zeitpunkt kaum noch produktive Zusammenarbeiten auf diesem Gebiet. Viele seiner Erfolgskooperationspartner waren in die Brit gegangen, mit welcher Legende auch immer. Es war ihnen ja angeblich nie um Westgeld und immer nur um die große Kunst gegangen. Der geheimdienstlich gesponserte Zeitgeist hatte im Westen mit eisernem Kommerz- und Propagandabesen alles Progressive aus den Hitparaden gefegt. Die allerletzten Überreste verschwanden dann um 1990. Für philosophische Weite und Tiefe, wie in den 1970ern, sollte kein Platz mehr sein und war dann eben nicht mehr. Schon gar nicht in irgendwelchen Verkaufscharts. Wer die Rose ehrt. Musik. zur Rose noch dazugehört. Noch so lang, solang man sie bedroht. Das wird sein, wenn's sein wird, und alle sie lieben. Zu Demmlers Leben und zu Wer die Rose ehrt von Renf. Vom Frühwerk zum Spätwerk, zum kleinen Prinzen. Aus diesem Album der Start mit dem Gesang von Silke Michel und die Prinzen selbst. Warum sind die Märchen alle so lange her? Warum heißt es dauernd nur, es war einmal? Gibt es denn heute keine Märchen mehr? Fängt denn keines an mit es ist? Warum sind die Märchen alle so lange her? Warum heißt es dauernd nur es war einmal? Gibt es denn heute an mit es ist. Vater sagt, du machst mich mit deinen Fragen krank. Märchen gibt es massig, heut wie noch nie. Jeder hat sie bei sich, stehen im Bücherschrank. Lies nur, dann hast du sie. Mein Mädchen, mach deine Augen zu, träum dir einen Prinzen, bis morgen früh, denn in deinen Nächten ist es noch Sternenruh, sehn dich, dann hast du sie. Hey Mutter, du hast mich nicht verstanden. So lange her. es dauernd nur, es war einmal. Gibt es denn heute keine Märchen mehr? Fängt denn keines an, wenn es ist? Es ist ein Mädchen und es ist ein Junge. Es ist eine Sonne und es ist ein Haus. Das hat ein Drinnen und das hat ein Draußen. Nun mache ich mir selber ein Märchen daraus. Nun mache ich mir selber ein Märchen daraus. Samt und Seide tragen keine Krone mehr und kommen auch nicht mehr unbedingt von weit her. Prinzen gehen nicht mehr in Samt und Seide, doch es erkennt sie jedes Kind einfach daran, wie sie sind. Sie sind genau so gut und tun, was jeder gern tut. Sie träumen wie wir vom Glück und weisen keinen von ihrer Seite und keinen Hilferuf zurück. Prinzen gehen nicht mehr in Samt und Seide, tragen keine Krone mehr und kommen auch nicht mehr unbedingt von weit her. Samt und Seide, doch es erkennt sie jedes Kind, es erkennt sie jedes Kind einfach daran, wie sie sind. Sie sind genau so schön, nur muss man sehr gut hinsehen, nur muss man sehr gut hinhören, dass wir sie aufspüren in den Fassaden und ihnen nicht den Rücken kehren. Samt und Seide tragen keine Krone mehr und kommen auch nicht mehr unbedingt von weit her. Prinzen gehen nicht mehr in Samt und Seide, doch es erkennt sie jedes Kind, es erkennt sie jedes Kind einfach daran, wie sie sind. Und doch von unserem Holz und doch von unserem Schlag gar nicht so selten, wie wir oft denken, sagen uns Prinzen guten Tag. Prinzen gehen nicht mehr in Samt und Seide, tragen keine Krone mehr. Nicht mehr unbedingt von weit her. Prinzen geh nicht mehr in Samt und Seide, doch es erkennt sie jedes Kind, es erkennt sie jedes Kind einfach daran, wie sie sind. Prinzen geh nicht mehr in Samt und Seide, Demmler auf Radio Marabu das Lied auf die Vermieterinnen von möblierten Zimmern. Die erste, die ich kriegte in der Stadt, die hing mir einen Hirsch mit goldenen Rahmen in Zimmer und verbot mir absolut auf diesem Zimmer den Besuch von Damen. So saß ich immer auf die Nacht zu da, als ob mir nichts nicht ich mal mir gehörte. Und wenn ich in den großen Spiegel sah, sah ich den Hirsch nur, der da brünstig rührte. Da hat sich unter meinem Hemd mit den Jahren was verklemmt. Da hat sich unter meinem Hemd allerhand verklemmt. Die zweite hat ein Zimmer mir vermacht. Das war so klein, da ging nur gerade ein Bett rein. Ein kleiner Schrank, ein halber Tisch, ein Stuhl. Da durfte der Student jedoch nicht fett sein. Dass erst durch die Bewegungsarmut nicht noch wird, hielt sie ihn ständig in Bewegung. Und über das Besorgungen erledigen für sie blieb keine Zeit für eine eigene Regung. Da hat sich unter meinem Hemd mit den Jahren was verklemmt. Da hat sich unter meinem Hemd allerhand verklemmt. Die dritte redete ohne Unterlass in einem Dialekt, den ich nicht mochte, womit sie immer sehr auf die Moral, einmal sogar beim ABV pochte. In allem witterte sie Gruppensex und war ich selbst allein auf meinem Zimmer, lugte sie ab und zu durch Schlüsselloch, denn es allein zu machen ist noch schlimmer. Da hat sich unter meinem Hemd mit den Jahren was verklemmt. Da hat sich unter meinem Hemd allerhand. Sowas von mütterlich. Die putzte jeden Morgen mir die Schuhe und nähte, was zu nähen war für mich und wollte immer wissen, was ich tue und wollte, dass ich abends mit ihr fernsehe, besonders Montagabend 20 Uhr. Ich musste auch noch tun, als ob ich's gern sehe. So kam ich nie auf eine grüne Tour. Da hat sich unter meinem Hemd mit den Jahren was verklemmt. Da hat sich unter meinem Hemd allerhand verklemmt. Da an der fünften, liebe Leute, hört, wie an der fünften sich dann alles rächte. Die hatte eine Tochter, nicht verkehrt, und auch vom Ansehen her war's keine schlechte. Ich war inzwischen Akademiker, so traute sie mir ihre Tochter an. Doch als sie kleine Enkel haben wollte, bemerkte man, ich war nunmehr kein Mann. Hat sich doch unter meinem Ho Chi Minh. Er, der zu tun hatte mit den Dingen des Krieges, wusste, Frieden ist kein Sein, sondern Tun. Wusste, Frieden kommt nicht mit der kleinen weißen Taube. Wusste, Frieden bringt nicht der Sommermonsun. Er, der zu tun hatte mit den Dingen des Krieges, war wohl den Dingen des Friedens vertraut. War ein Roter und ein Facharbeiter, wie er's verlangte, in einer Haut. Er, der zu tun hatte mit den Dingen des Krieges, suchte die Stärke, die er im Einigsein fand, suchte für Risse, nicht Kompromisse, und war doch Brücke über sein Land. der zu tun hatte mit den Dingen des Krieges, hat sich selbst nie bereichert an Gut oder Geld. Und doch ihn beerben nicht nur Neffen und Nichten, dieses sein Erbe reicht über die Welt. Wir, die wir zu tun haben mit den Dingen des Friedens, wissen, Friede ist kein Sein, sondern Tun. Wissen, Friede kommt nicht mit der kleinen weißen Taube. Wissen, Friede bringt nicht der Sommermonsun. Ho Chi Minh und Warum weint der Soldat? Kurt Demmler auf Radio Marabu zum 11. Todestag. Warum weint der Soldat, wo er allein ist? Nachts auf der Latrine, warum weint der Soldat? Es steht keine Schlacht an, ringsum ist Frieden oder was wir Frieden nennen. Warum weint der Soldat? Gesund ist er auch, alle die Strapazen sind ihm kleine Fische. Warum weint der Soldat? Keine Blamage, kein Ausgang gestrichen, im Bau sitzen andere. Warum weint der Soldat? Warum weint der Soldat? Mehr als ein Jahr hat er gedient nun, lange mehr kein Spritzer. Warum weint der Soldat? Hat Kameraden mehr gute als schlechte, weiß, wo der Feind steht. Warum weint der Soldat? Weiß, wo der Feind steht, hält ihn im Auge, hält ihn im Visier. Warum weint der Soldat? Hält ihn im Visier, da trifft's ihn von hinten. Ein Brief ist gekommen. Warum weint der Soldat? Warum weint der Soldat? Kein Schnitt mehr am Bandmaß, ein Brief ist gekommen. Sie hat einen anderen, darum weint der Soldat. Wie lang nun fällt ihm das Korn von der Kimme, da ihm die Heimat so zugespielt hat. So zugespielt hat. Ja, und weil wir heute alle so intelligent sind, singe ich jetzt ein Lied, das heißt die Tauglichkeitsprüfung. Einst klopften am Tore von Petrus zwei beflügelte Kerlchen im Lenz. Der eine war früher kein Dummer, der andere von der Intelligenz. Und machten am Tor Bimmel, Bimmel und wollten hinein in den Himmel. Es war um die Zeit, da der Petrus ein neues Verfahren ersann, wie man die Seele wohl prüfe, bevor in den Himmel sie kann. Und trat nun daraus mit zwei Tüten Rosinen und tat sie ausschüten. So sagte er, in 5 Minuten habt ihr die Rosinen wieder drin. Der eine fing gleich an zu sammeln, der andere, der setzt sich erst hin und grübelt ein endloses Stück und sucht den vermeintlichen Trick. Der eine, der schaffte es gerade, der andere nicht eine Rosin. Der eine, der kam in den Himmel, der andere kam anderswohin, schmort in das leibhaftigen Feuer und findet es nur ungeheuer, dass Petrus sich sowas Profanes zur Tauglichkeitsprüfung ersann. Da kämen wohl bloß noch die Dummen fortan in so einen Himmel hinan und grübelt und grübelt und grübelt und hat es dem Petrus verübelt. O ihr gänzlich Intelligenzlichen, vernehmt die Moral der Geschichte. Mitunter gibt's Dinge auf Erden, die gehen noch einfacher nicht. Man sammelt sie, oh meine Güte, ganz einfach nur in seine Tüte.